Father in heaven, thank you for this evening. Vater im Himmel, danke für heute Abend. Thank you for all you're doing in our midst. Danke für alles, was du in unserer Mitte tust. Thank you for what you're doing in this city. Und danke, was du in dieser Stadt bewirkst. We pray for all of our brothers and sisters from all the different churches. Wir beten für alle unsere Brüder und Schwestern aus allen verschiedenen Gemeinden. That you would bless all of us. Dass du uns alle segnest. Strengthen us. Uns stärkst. That we would pray for one another. Dass wir auch einer für den anderen beten. We would be there for one another. Dass einer für den anderen da ist. Bless all of our brothers and sisters across the country. Segne unsere Geschwister im ganzen Land. We ask. Das bitten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, Acts chapter 2. Apostelgeschichte 2. Today is Palm Sunday. Heute ist ja Palmsonntag. And this is the Passion Week. Und das ist die, die Passionswoche, which leads up to Easter. Die auf das Osterfest hin. The greatest event in history. Das größte Ereignis in der Geschichte. The resurrection of our Lord. Die Auferstehung unseres Herrn. And I just want you to picture with me as the Lord is coming to Jerusalem. Und ich möchte einfach, dass ihr vor Augen habt, dieses Bild, als Jesus nach Jerusalem kommt. They are going to cry, Hosanna, Hosanna. Und sie bald rufen werden, Hosanna, Hosanna. And he knows that he is going to his death. Und er aber weiß, dass er auf den Tod zugeht. Because that is his purpose. Weil das seine Bestimmung ist. He's going to fulfill his purpose. Er wird seine Bestimmung erfüllen. There's no doubt in his mind. Es gibt auch keinen Zweifel in seinen Gedanken. He goes to Jerusalem to be crucified. Er geht nach Jerusalem, um gekreuzigt zu werden. He's prophesied it over and over to his disciples. Er hat es immer und immer wieder seinen Jüngern prophezeit. And now it's the time. Und jetzt ist die Zeit gekommen. And as we read Acts chapter 2, it fits perfectly. Und wenn wir Apostelgeschichte 2 lesen, dann passt das perfekt. Actually gives us the mind of Christ, what he was thinking as he was entering into Jerusalem. Es zeigt uns die Gedanken Christi, als er auf Jerusalem zuging und einmarschierte. As he was approaching the passion. Als er auf diese Passion, diesen Leidensweg zuging. We're picking up Peter's sermon. Und wir steigen hier in die Predigt des Petrus ein. From verse 22. Im Vers 22. And he says, "Men of Israel, listen to this." Und er sagt, Männer Israel, hört mir zu. Now Peter's preaching outside. Petrus predigt im Freien. To all the God-fearing people that were at Jerusalem at the festival. Zu all den gottesfürchtigen Menschen, die damals in Jerusalem versammelt waren zum Passafest. And the Holy Spirit came down and made this incredible noise like a hurricane. Und der Heilige Geist ist gekommen. Es gab diesen großen Lärm wie ein Sturm. All these people gathered round. Die Leute haben sich versammelt, sind zusammengelaufen. People were speaking in all different languages. Und die Menschen haben in verschiedenen Sprachen begonnen zu sprechen. And Peter is now preaching to them. Und jetzt predigt Petrus zu dieser Menschenmenge. Men of Israel, listen to this. Männer Israels, hört mir zu. Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders and signs. Jesus von Nazareth, ein Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten, Wunder und Zeichen, which God did among you through him, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, as you yourselves know, wie ihr ja selbst wisst, this man was handed over to you by God's set or determined purpose. Dieser Mann, der nach dem vorbestimmten Ratschluss und nach der Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, and foreknowledge, und Vorkenntnis Gottes hingegeben and worden ist. You, with the help of wicked men, den habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen put him to death by nailing him to the cross, an das Kreuz geschlagen und umgebracht. But God raised him from the dead, aber Gott hat ihn auferweckt von den Toten, freeing him from the agony of death, hat ihn befreit vom Tod, because it was impossible for death to keep its hold on him, wie es denn unmöglich war, dass er von ihm behalten würde. David said about him, David sagte über ihn, stop there for a moment. Und hier wollen wir kurz stehen bleiben. Now he says this, and what I want you to get from this text is confidence. Was ich möchte, dass ihr aus dem Text herauszieht, ist Zuversicht. There's total confidence in the purpose of God for Christ. Denn es gibt totale Zuversicht im Zweck Gottes, in der Bestimmung Gottes für Christus. Jesus is absolutely confident. Und Jesus ist auch total zuversichtlich. And this was predetermined by God. Und das Ganze war vorherbestimmt von Gott. This is not an accident. Das ist kein Unfall, der hier this passiert. Is not, oh no, what happened. Das ist nicht so eine Situation, oh nein, was passiert jetzt? This was his purpose. Sondern das war seine Bestimmung. Before the earth even existed, bevor die Welt überhaupt existiert it was hat, determined that Jesus would die on a cross, war es vorherbestimmt, dass Jesus an einem Kreuz sterben würde for the human race that was to be created. Für die menschliche Rasse, die erst geschaffen werden würde. And we just look at the cross, und wenn wir uns das Kreuz so anschauen, this was his purpose. Dann war das seine Bestimmung. Now, I remember I had a wart on my foot. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal so eine Warze am Fuß. It really bothered me, so I bought some acid. Und die hat mich echt gestört und ich habe mir so eine Tinktur gekauft. I put it on there. Und habe sie drauf getropft. After a couple days the skin peeled off. Und nach ein paar Tagen ging dann die erste Hautschicht ab. I looked in there and it was pink. Und ich habe reingeschaut und es war so rosa Fleisch zu sehen. Five black little roots. Und ich habe fünf so kleine schwarze Wurzeln gesehen. I said, I'll get you. So I und ich habe gesagt, euch hole ich mir. Put the acid right in there. Und ich habe dann diese Säure direkt dort hineingetropft. I'm telling you, in about 3 minutes, und ich kann euch sagen, in ungefähr 3 Minuten some kind of one of those mixing things, I put it in my teeth, I was screaming. Ich habe irgendeinen dieser Mixer genommen, habe einfach etwas zwischen die Zähne gesteckt, habe drauf gebissen. I was screaming. Denn ich habe so geschrien. It was so unbearable. Und das war so unerträglich, der Schmerz. I didn't know where to put my foot. I laid on the bed. I put my foot up, put my foot down. Ich wusste nicht, wo ich meinen Fuß hingeben sollte. Auf, hochlagern oder unten lagern. My wife wasn't home. Meine Frau war nicht I zu Hause. Called a taxi. Und ich habe ein Taxi angerufen. I jumped down the stairs on one foot. Bin auf einem Bein die Stiegen hinuntergehüpft. Opened the door. I jumped in. I said, take me to the hospital. Hab die Autotür aufgemacht, bin reingehüpft, hab gesagt, bring mich ins Krankenhaus. Are you all right? I said, no, I'm not. Und sie hat gefragt, ist alles in Ordnung? Ich habe gesagt, nein, nichts ist in Ordnung. It was unbearable. Das war echt unerträglich. Now, with that experience in der my Erfahrung, mind, I cannot even imagine what it's like to have this nail driven through your 2 feet. Kann ich mir nicht vorstellen, wie es sein muss, wenn ein solcher Nagel durch beide Beine durchgetrieben and then, wird. And then your body is on it. Und dann hängt dein ganzer Körper daran. On the nerves. Und drückt auf die Nerven. Just unimaginable. Unvorstellbar. Now this was his purpose. Aber das war seine Bestimmung. And the purpose of Christ, und die Bestimmung Christi, was in Romans 5:8. Steht in Römer 5 Vers 8. The purpose of Jesus, die Bestimmung Jesu, was to demonstrate the love of God to us. War die Liebe Gottes zu uns zu demonstrieren. That's going to bring us to our purpose in a few minutes. Und das wird uns auch zu unserer Bestimmung bringen. Now, in ein paar we talked Minuten. About our church vision. Wir haben über die Vision unserer Gemeinde gesprochen. And experience Christ in a church family. Und erlebe Christus in einer Gemeindefamilie. Grow. Wachse. Into who God has created you to be. Wachse zu dem hin, wozu Gott dich geschaffen hat. Go. Und geh. And affect your world for Jesus. Und beeinflusse deine Welt für Jesus. And this is horizontal. Und das ist die horizontale and then you Achse. Have a vertical root. Und dann gibt's aber auch eine vertikale, it all, eine Wurzel. It all depends on prayer. Denn es hängt alles vom Gebet ab. We can do nothing without him. Wir können nichts ohne ihn tun. Prayer. Gebet. Leading to purity. Das zur Reinheit führt. That leads to our purpose. Und die führt zu unserer Bestimmung. Prayer is something from of the Spirit. Gebet ist etwas, das aus dem Geist kommt. Paul said, pray in the Spirit. Paulus hat gesagt, betet im Geist. Don't pray religiously, pray from your spirit. Betet nicht auf eine religiöse Art, sondern betet in eurem Geist. Get before God, relax. Geht vor Gott, entspannt euch. Pray from your spirit. Und betet aus eurem Geist heraus. Pray that you can pray. Betet auch dafür, dass ihr überhaupt beten könnt. Pray that the Holy Spirit would pray through you. Betet, dass der Heilige Geist durch euch betet. Only he knows how we should pray. Denn nur er weiß, um was wir bitten sollen. Purity is an issue of the conscience. Und Reinheit ist eine Sache des Gewissens. That we should live with a pure conscience. Dass wir mit einem reinen Gewissen leben sollen. And that we should know that we should be honest about the things that are in our life that should not be there. Und dass wir ehrlich sind über die Dinge in unserem Leben, die nicht da sein sollten. That only God can take out. Dinge, die auch nur Gott wegnehmen kann. And then our purpose, und dann unsere Bestimmung, which we will come to in a minute. Auf die wir in ein paar Minuten kommen. Now, I want you to look at verse 25. Ich möchte, dass ihr euch Vers 25 anschaut. Und auch die Zuversicht, mit der Jesus hier geht. Now, these are the words of David, but they're actually that's the mind of Christ. Das sind zwar jetzt die Worte Davids, aber das ist das, was Jesus sich gedacht hat. As Peter is going to explain. Und das wird Petrus auch so erklären. These could not, David spoke them, but they could not have been meant for David. They were meant for Christ. David hat sie zwar ausgesprochen, aber sie konnten nicht für David gemeint sein. So David speaks as a prophet. Also spricht David hier wie ein Prophet. And this is Jesus now. Und das ist Jesus. I saw the Lord always before me. Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir. Now picture him walking. He's on the donkey going into Jerusalem. Stellt euch vor, er reitet auf diesem Esel auf Jerusalem zu. The donkey's never been ridden on. Dieser Esel wurde noch nie beritten. But his presence controls the donkey. Aber seine Gegenwart hält dieses Tier unter Kontrolle. And he sees the Lord always before him. Und er sieht den Herrn immer vor sich. He's going to fulfill his purpose to be crucified. Er wird gehen, um seine Bestimmung zu erfüllen, um gekreuzigt But zu he werden. Always sees the Lord before him. Aber er sieht den Herrn immer vor sich. Because the Lord is at my right hand. Weil der Herr ist zu meiner Rechten. This is not speaking of being seated above. Das spricht nicht davon, dass er zur Rechten sitzen This is wird. Speaking of our daily walk. Das spricht davon, von unserem täglichen Leben. That the Lord is controlling my right hand. Dass der Herr meine rechte Hand Whatever kontrolliert. I'm doing, was immer ich I'm tue, going, wo immer ich auch hingehe, school or work, in die Schule oder in die Arbeit, the Lord is at my right hand. Der Herr ist zu meiner Rechten. He's my strength. Er ist meine Stärke. He's my guidance. Er ist meine Führung. I will not be shaken. Ich werde nicht zu Schanden werden. Because he is at my right hand, I will not be shaken. Ich werde nicht wanken, weil er eben zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. So we face circumstances. Und so kommen Situationen All auf uns of us zu. Have different circumstances. Und jeder von uns hat eine andere Situation im But Leben. We're not shaken. Aber wir wanken nicht. Jesus is going to face the cross. Jesus wird auf das geht auf das Kreuz zu, But he's not going to be shaken. Aber er wird nicht ins Wanken kommen. In the garden he will pray that he doesn't die in the garden. Im Garten Gethsemane wird er beten dafür, dass er nicht im Garten stirbt. He's under so much pressure, he's sweating blood. Er ist unter so viel Druck, dass er sogar Blut schwitzt. He prays, Father, deliver me from this cup. Und er betet, Vater, lass diesen Kelch vorbeigehen But an he mir. Knows he's going to the cross. He has to go to Aber er weiß, dass er aufs Kreuz zugeht, denn er muss auf dieses Kreuz the whole gehen. Human race is at stake. Das ganze menschliche Geschlecht hängt davon he's ab. Not shaken. Und es bringt ihn nicht aus dem Gleichgewicht. Now this also speaks for us. Und das spricht auch für uns. Therefore my heart is glad and my tongue rejoices. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge jubelt. My body, mein Leib, which is about to be crucified, der jetzt gleich gekreuzigt werden wird, also will live in hope, wird in Hoffnung leben. Because you will not abandon me to the grave. Denn du wirst meine Seele nicht im Hades oder im Grab zurücklassen. Nor will you let your Holy One see decay. Noch zugeben, dass dein frommer Verwesung sehe. This is speaking of the resurrection of Christ. Das spricht ja eindeutig von der Auferstehung. He knows he's going to the cross. Er weiß, dass er ans Kreuz gehen wird. He's going to Jerusalem. Er geht nach Jerusalem. He's going to face unbelievable opposition. Und er wird unglaubliche Opposition gegenüberstehen. Assembling. Und die Dämonen versammeln sich direkt. Satan is there. Und Satan ist dort. And he's coming in. Und er kommt rein. He's going to be delivered over to the merciless Romans. Und er wird übergeben werden den wirklich gnadenlosen Römern. Beat him. Die werden ihn geißeln. Mock him. Verspotten. Put a crown of thorns on him. Werden eine Dornenkrone auf ihn setzen. Inflict every possible pain to his body. Werden jeden nur erdenklichen Schmerz ihm zufügen. Kick him, punch him. Werden ihn treten und schlagen. Isaiah 53 says his face was no longer recognizable. Jesaja 53 sagt, dass sein Gesicht nicht mehr erkennbar war. Even all we see in the movie The Passion of the Christ. Und das sieht man auch in dem Film Die Passion Christi. That we can't even show to our kids. Ein Film, den wir unseren Kindern gar nicht zeigen können. Isaiah 53 says it was worse than that. Und Jesaja 53 sagt, es war schlimmer als das. We did not know who he was anymore. Man wusste nicht mehr, wer er war. And he's facing this, but his father is at his right hand. Und er geht auf das zu, aber sein Vater ist zu seiner Rechten. And he knows he will be raised from the dead. Und er weiß, dass von den Toten auferstehen Verse 28. Wird. Vers 28. You have made known to me the paths of life. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens. You will fill me with joy in your presence. Du wirst mich mit Freude erfüllen. So there's so much hope. Also ist da so viel Hoffnung. He's going to come out the other side of this thing. Dass nämlich auf der anderen Seite wieder herauskommen It's the same wird. With us. Und so ist es mit uns auch. Now, I'm coming to something. Let's just finish this verse 29. Und ich möchte jetzt diesen Vers 29 noch. Brothers, I can tell you confidently that the patriarch David died. Ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben ist. And was buried and his tomb is here. To this day. Und begraben wurde und sein Grab bis auf den heutigen Tag bei uns ist. But he was a prophet and knew that God had promised him an oath that he would place one of his descendants on his throne. Da nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen. And watch, seeing what was ahead, he spoke of the resurrection of Christ. Hat voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet. So what he's saying is, these verses did not apply to David, they apply to Jesus. Also er sagt, diese Verse haben sich nicht auf David bezogen, sondern sie beziehen sich auf Jesus. That he was not abandoned to the grave. Dass er nicht im Grab gelassen wurde. Nor did his body see decay. Und sein Leib auch nicht Verwesung gesehen hat. But God raised this Jesus. Sondern Gott hat diesen Jesus auferweckt zum Leben. I love those words, this Jesus. Und ich liebe diese Worte, diesen Jesus. See, you had your idea of who Jesus was. Seht mal, ihr habt eure Vorstellung von dem, wie Jesus Carpenter ist. Carpenter from Nazareth who went crazy. Dieser Zimmermann aus Galiläa, der durchgedreht ist. We're talking about this Jesus. Aber wir sprechen von diesem Jesus. We're talking about the one who David prophesied. Wir sprechen von dem, den David prophezeit. We're talking about the one who God attested to with miracles and signs and wonders. Wir sprechen von dem, den Gott bestätigt hat durch Zeichen und Wunder. We're talking about the one who was predetermined to be crucified. Wir sprechen von dem, der vorherbestimmt war, um gekreuzigt zu werden. Who you handed over to the Romans. Den ihr überliefert habt den Römern. To wicked men. Den bösen Menschen. But it was God's plan anyway. Aber es war trotzdem Gottes Plan. And God raised him from the dead. Gott hat ihn von den Toten wieder auferweckt. And look at verse 32 again. God raised this Jesus to life. Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. And we are all witnesses of the fact. Und davon sind wir alle Zeugen. Exalted to the right hand of God, he has received from the Father the promised Holy Spirit. Jetzt ist er durch die Rechte Gottes erhöht worden und die Verheißung des Heiligen Geistes and has poured out what you now see and hear. Hat er ausgegossen. Das ist das, was er jetzt seht und hört. For David didn't ascend to heaven. Denn David ist nicht aufgefahren in den Himmel. And yet he said, und trotzdem sagte er, my Lord, sit at my right hand. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. That's the Father speaking to Jesus. Der Vater, der zu Jesus spricht. Sit at my right hand. Sitze zu meiner Rechten. Until I make your enemies a footstool. Bis ich die Feinde als deinen Fußschemel gebe. Now we're almost done with reading. Verse 36. Wir sind fast fertig mit dem Lesen. Vers 36. Therefore, daher, let all Israel be assured of this. Soll das ganze Haus Israel zuverlässig wissen. You see the confidence? Seht ihr diese Zuversicht, die be assured of this, God has made this Jesus. Wisst zuverlässig, dass Gott diesen Jesus, whom you crucified, den ihr gekreuzigt habt, both Lord and Christ. Den hat Gott zum Herrn und zum Christus just gemacht. Put chills down our back. Und das lässt einem so einen Schauer den Rücken runterlaufen. This Jesus, who was crucified 2000 years ago. Dass dieser Jesus, der vor 2000 Jahren gekreuzigt wurde, Lord of eternity. Dass der Herr der Ewigkeit ist. And he's Christ. Und auch der Christus. And he's coming back, by the und dass er wiederkommt. Verse 37. Vers 37. When the people heard this, als sie aber das hörten, they were cut to the heart, drang es ihnen durchs Herz. And said to Peter and the other apostles, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, Brothers, Brüder, what shall we do? Was sollen wir tun? I mean, they were destroyed. Die waren echt zerstört. They heard this message and they were standing there like, we killed him. Die haben diese Botschaft gehört und dann ist ihnen wirklich klar geworden, wir haben ihn umgebracht. Es ist wahr. The scripture testifies. Die Schrift zeugt ja davon. The miracles testify. Die Wunder haben es bewiesen. His body is not here. Und sein Leib ist gar nicht mehr da. You testify. Und ihr gebt jetzt dieses Zeugnis. Was sollen wir jetzt noch machen? And Peter replied, und Petrus antwortete, repent. Tut Buße. And be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung we'll eurer stop Sünden. Right there. Da wollen wir halten. Repentance is so key. Buße tun ist so sehr der Schlüssel. Comes right here in the, with purity. Es kommt genau da in die Mitte hinein mit der Reinheit. And it leads to our purpose. Und es führt auch zu unserer Bestimmung, zu unserem Zweck. Purity is an issue of the conscience. Reinheit ist eine Sache des Gewissens. There's things that we do that grieve our own conscience. Es gibt Dinge, die wir tun, die unser eigenes Gewissen betrüben. And sometimes we say we're sorry. Und manchmal sagen wir, dass es uns leid tut. We do them again. Wir tun sie wieder. We say we're sorry, we do them again. We say we're sorry. Wir sagen, es tut mir leid und tun sie wieder. And finally, we just get tired of saying we're sorry. Und irgendwann werden wir müde zu sagen, es tut mir leid. Dann leben wir einfach in Verleugnung und verstecken es irgendwo in unserem Inneren. Und das sind all diese Dinge in unserem Gewissen, die uns stören, that are really preventing us from fulfilling our purpose. Die uns in Wahrheit davon abhalten, unsere Bestimmung zu erfüllen. And here's our purpose. Und hier ist nun unsere Bestimmung. Our purpose is to experience, unsere Bestimmung ist zu erleben and express und auszudrücken the love of God. Die Liebe Gottes. That's our purpose. Das ist unsere Bestimmung. First to experience, erst der erste Schritt, sie zu erleben, and then to express God's love. Und dann sie auch auszudrücken. Die Liebe Jesus' Gottes. Purpose. Die Bestimmung Jesu was to go to this cross, war es, an dieses Kreuz zu gehen, be butchered, richtig hingegen geschlachtet so zu werden, the love of God could be demonstrated to us, damit die Liebe Gottes für uns demonstriert werden würde, that he would do this for us. Dass er das für uns tun würde, he would be beaten, dass er geschlagen wird, he would carry that cross, er dieses Kreuz trägt, and then he would say, Father, forgive them. Und dann sagt, Vater, vergib ihnen. He would hang there for 6 hours. 6 Stunden lang da hängen. Because of us. Wegen uns. That he would be the sacrifice lamb. Dass er dieses Lamm ist, das geopfert wird. And he would fulfill his purpose. Und er seine Bestimmung erfüllt. And express God's love to us. Und die Liebe Gottes für uns sichtbar macht. That would affect us for all of eternity. Und das macht einen Unterschied für uns bis in alle Ewigkeit. And now we have our purpose. Und jetzt haben wir unsere Bestimmung. To receive this love. Dass wir diese Liebe annehmen. And to express it. Und sie auch ausdrücken. Love one another as I have loved you. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. This is the great commandment. Das ist der große Befehl. I give you a new commandment, but it's not new. Ich gebe euch ein neues Gebot, sagt er, aber es ist nicht neu. Love one another. Liebt einer den anderen. Express my love to each other. Drückt meine Liebe untereinander aus. In the same way I loved you. In der gleichen Art und Weise, wie ich für euch getan experience habe. His love. Also erfahre seine Liebe. And then express his love in all that we do. Und dann drück seine Liebe in allem aus, was du tust. And you know what? We're gonna face times. Und es wird Zeiten geben where im Leben, we bring this to our job, we bring this to our school, wo wir das einbringen in unsere Arbeit, in unsere Schule, to the family, auch in der Familie. And we face opposition. Und dann haben wir auf einmal eine Gegnerschaft. But the Lord promises, I'm at your right hand. Aber der Herr verspricht, ich bin zu deiner Rechten. We may even face a situation much like the cross. Vielleicht stehen wir sogar einer Situation ähnlich dem Kreuz gegenüber. I was teaching in the book of Revelations last Wednesday. Am letzten Mittwoch habe ich aus dem Buch der Offenbarung gelehrt. You know that every single day today in the world, dass am jeden einzelnen Tag heute in der 500 Welt, brothers and sisters, ja, da werden 500 Geschwister von uns are murdered umgebracht because of their faith in Jesus, wegen ihres Glaubens an Jesus. I'm talking about Christians who died. Ich rede nicht über Leute, über Christen, die schon gestorben sind. Someone whose testimony was so strong for Jesus. Ich rede über jemanden von Leuten, deren Zeugnis für Jesus so stark war. That they were killed. Dass sie deswegen umgebracht by another hostile human being. Durch einen anderen Menschen, der feindselig war. 500 every single day. Jeden einzelnen Tag. Another 500. Jeden Tag 500 were killed today. 500 heute. 500 will be killed tomorrow. 500 auch morgen. And 500 on Tuesday. Und am Dienstag werden auch 500 sein und Mittwoch, Thursday, Donnerstag. Every single day another 500 die. Jeden einzelnen Tag 500. In the average. Im Schnitt gesehen. People are following the footsteps of Jesus. Menschen stehen in der Nachfolge Jesu. They are living to experience and express his love. Sie leben dafür, um seine Liebe zu erfahren und auszudrücken. It brings us to a difficult place. Und manchmal bringt uns das in eine schwierige Situation. But with confidence, aber mit Zuversicht, mit Hoffnung, we can go. Können wir weitergehen. With confidence we can go and affect our world for Jesus. Können wir gehen und unsere Welt beeinflussen, einen Unterschied machen für Jesus. Even if we face the most difficult situations, und selbst wenn wir der schwierigsten Situation gegenüberstehen, he promises, hat er uns eines versprochen, that there's another side, dass es noch eine andere Seite that gibt, he will be there, dass es etwas auf der anderen Seite gibt, dass er dort sein wird, that we will rise, und dass wir auferstehen werden. Now, I think there's a big problem with people receiving the love of God. Ich glaube, es gibt ein großes Problem bei den Menschen, die Liebe Gottes anzunehmen. I can't express it unless I receive it. Ich kann sie auch nicht ausdrücken, wenn ich sie nicht erlebt habe. I can't live in my purpose unless I experience purity in my life. Ich kann auch meine Bestimmung nicht erfüllen, wenn ich diese Reinheit in meinem purity Leben nicht erlebt comes through prayer. Und das kommt auch durchs Gebet. I can't purify myself. Ich kann mich ja selbst nicht reinigen. I have to ask God. Ich muss Gott darum bitten. Please, Lord. Bitte, ja. I can't even pray. Ich kann nicht einmal beten. Lord, I pray that I could pray. Herr, ich bete darum, dass ich richtig please, bete. Bitte. I need to pray. Ich muss jetzt beten. I don't want to pray, but ich will es gar nicht. You pray. Aber du betest. Because I want to pray and I want to talk to you. Denn ich möchte mit dir sprechen. And I want you to put your finger on areas that I really am hurting myself. Und ich möchte, dass du deinen Finger auf Bereiche meines Lebens legst, wo ich mir selbst schade. So I can repent. Damit ich Buße tun kann. Repentance is like this. Buße ist so wie folgendes. I remember a couple of years ago I was working with Max Knutzer in the cellar. Also ich war da mit Maxi im Keller. I asked him to do something and he was working with the hammer or something. Und ich habe ihn gebeten, irgendwas zu tun. Ich glaube, er hat mit dem Hammer suddenly, gearbeitet. You know, we're talking and suddenly he's like distant from me. Und plötzlich ist er irgendwie so entfernt von mir. Like, what's the matter? Und ich frage ihn, was ist los? Nothing. Nix. And there's this look on his face. Und da ist aber so ein Ausdruck like, in seinem Gesicht. What's the matter? Und ich habe gefragt, was ist da? And I said, what's wrong with your hand? Und ich habe gesagt, was ist mit deiner Hand? And he had hurt his finger, you know. Und er hat sich da am Finger verletzt bleeding, gehabt, you know? Und hat geblutet. And I said, why didn't you show it to me? Und ich habe ihn gefragt, warum hast du mir das nicht gezeigt? He said, I thought you'd get mad. Und er hat gesagt, ich habe gedacht, du wirst wütend werden. I would never get mad. Und ich habe gesagt, Max, ich wäre nie wütend geworden. I was so touched. Und ich war irgendwie so berührt, so love this kid, weil ich den so lieb habe, den show Burschen. It to me. And I said, und ich habe gesagt, zeig mir deine so Hand. We wrapped it up and und so haben wir sie said, eingebunden. Max, look at all these. I got one here, I got one there. Und ich habe gesagt, schau mal, Max, schau mal meine ganzen Narben an. Hier ist eine und hier ist eine. You got a little scar, that's cool. See? Ich sagte, das ist eine kleine Narbe da, das ist echt cool. Okay. Aber es wird wieder gut werden. Like a man. Und du bekommst Hände wie ein Mann. And, but it's interesting, you know, it's like we do the same thing with God. We have a hurt. Aber wir tun's ja mit Gott genauso. Wir haben da eine kleine Verletzung und wir verstecken sie. Like the man with the withered hand in Mark 3. So wie der Mann in Markus Kapitel 3 mit dieser verdorrten what's Hand. What's with your hand? Nothing. Ja, was ist mit deiner Hand los? Why are you hiding it? Wieso versteckst du sie dann? And the Lord said, stick it out. Und der Herr hat gesagt, streck sie aus. In front of everyone, stick out your hand. Vor jedem, streck deine Hand aus. What hand? Welche Hand meinst du? No, the other one. Nein, die andere. No, stick out your hand. Nein, komm, zeig deine and Hand. The Lord made him stick his hand out. Und der Herr hat ihn dazu gebracht, seine Hand vor so allen auszustrecken, damit er sie heilen konnte. It's the same thing with us. Und mit uns ist es ja genauso. It's funny how we hide things from God. Ist ja witzig, wie wir Dinge vor Gott verstecken. And it keeps us from living in purity. Und es bringt uns darum, in Reinheit zu because leben. We live in denial instead. Weil wir Dinge verleugnen. And all that God wants to do is kiss that wound. Und alles, was Gott tun möchte, ist, diese Wunde zu küssen. And he wants to heal it. Und sie zu heilen. He wants me to show it to him. Er möchte, dass ich es ihm zeige. Purity comes from transparency. Reinheit kommt auch durch Sichtbarkeit. Purity also comes from accountability. Und kommt auch davon, verantwortlich zu where leben. People that you trust can speak to you. Wo Menschen, denen du vertraust, auch zu dir sprechen that's why können. Small groups are so important. Und deswegen sind auch diese Kleingruppen so wichtig. Receiving the love of God. Die Liebe Gottes annehmen, aufnehmen. Romans 2:4 says, Römer 2, Vers 4 that it's his goodness that brings us to repentance. Seine Güte bringt uns zur Buße. These Israelites were out there and said, what shall we do? Die Israeliten waren da draußen und haben gefragt, was sollen wir jetzt tun? Repent. Tut Buße. That means admit what you did. Das bedeutet, gebt zu, was ihr getan habt. But I wasn't there. Aber ich war ja gar nicht dabei. I just came for the festival. Ich meine, es war ja nicht Absicht, ich bin ja nur zu diesem Passafest gekommen. No, you are part of the nation. Nein, du bist ein Teil dieser Nation. Your leaders rejected Messiah. Deine Leiter, deine Führer haben den Messias abgelehnt. Nobody was there was living in denial. Like, well, I didn't drive I wasn't even there. Ich meine, die Leute haben gesagt, ich war ja gar nicht dort. I was still in Mesopotamia. Ich war ja noch in Mesopotamien. I was still over in Egypt. Und ich war noch in Ägypten. I didn't do it. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Wovon redest du? No, they didn't get mad. They just said, tell us what to do. Nein, so haben sie nicht reagiert. Sie haben gesagt, was sollen wir jetzt tun? Repent. Tut Buße. Lord, Herr, we as a nation, we crucified Messiah. Wir als Volk, wir haben den Messias getötet. I repent. Und ich tue Buße. What's wrong with repenting? Was ist so schlimm an Buße? Even if you do overkill, it's okay. Sogar wenn man es zu oft macht, es ist trotzdem gut. Lord, I'm so proud. Herr, ich bin so stolz. Actually, you're quite humble. Ja, eigentlich bist du ziemlich I'm so demütig. Arrogant. Herr, ich bin so arrogant. I know in the marriage it's my self-righteousness. Ich weiß, dass es in meiner Ehe meine Selbstgerechtigkeit ist. Actually, no, it's his. Und Gott sagt, but eigentlich ist es seine Selbstgerechtigkeit, okay. Die das Problem darstellt. No problem. Aber es ist okay, auch wenn du übertreibst bei deiner Buße. That's okay, no problem. We can't hurt ourselves. Man kann sich ja dadurch nicht verletzen. And it brings us to our purpose. Und es bringt uns zu unserer Bestimmung. We need to receive God's love. Aber wir müssen die Liebe Gottes annehmen. And you know, it's interesting when you really pour your heart out before God. Das Interessante ist, wenn du dein Herz wirklich vor Gott ausgeschüttet hast. This place that's much like a grave. Da gibt es diesen Ort, der so wie ein Grab ist. You're pouring your heart out, you feel like very vulnerable before God. Du schüttest dich einfach aus, dein Herz, und du fühlst dich sehr verletzlich vor Gott. Man, if he says no forgiveness, I'm dead. Und du denkst dir, also wenn er mir jetzt nicht vergibt, dann bin ich tot. I'm really pouring my heart out. I hope he forgives me. Denn ich schütte jetzt wirklich mein Innerstes aus und ich hoffe, er vergibt mir jetzt auch. This is just a subjective thing going on. Das ist so eine subjektive Sache, die da abläuft. And you're pouring your heart out. Und du schüttest dein Herz aus, bist ganz offen. You say, dear God. Und sagst, Herr, be merciful to me. Bitte sei mir gnädig. I know I'm like the least. Ich weiß, dass ich echt der Letzte bin. Why was Paul the Apostle such a fantastic person? Warum war der Apostel Paulus so ein fantastischer Mensch? Because he knew mercy. Weil er die Barmherzigkeit erlebt Because hat. He was killing Christians. Weil er dabei war, als Christen umgebracht wurden. He was murdering Christians. Er hat Christen umgebracht. Saul of Tarsus. Saulus von Tarsus. Proud, stolz arrogant, und arrogant. Religious religion, just religious. Also einfach ein religiöser Mensch. Kill them, put them in prison. Bringt sie um, werft sie ins Where Gefängnis. Are they? I'm going to Damascus to get more. Okay, ich gehe jetzt nach Damaskus, um noch mehr zu finden. And then God knocks him down, und dann blinds him. Wirft ihn Gott vom Pferd, schlägt ihn mit Blindheit. And he says in 1 Timothy, und er sagt im 1. Timotheusbrief, I was the worst. Ich war der Schlimmste. I was the worst of all sinners. Ich war der Schlimmste von allen Sündern. But God showed me mercy. Aber Gott hat mir Barmherzigkeit erwiesen. To demonstrate in me. Und zwar, um das an mir zu demonstrieren. His patience. Um an mir seine Geduld and zu demonstrieren. He was saying, that if Saul of Tarsus could get saved, und sein Argument war, wenn Saulus von Tarsus gerettet werden konnte, anybody can get saved. Dann kann jeder Mensch gerettet werden. He understood mercy, er verstand Barmherzigkeit. And Saul of Tarsus fulfilled his purpose as Paul the Apostle. Und Saulus von Tarsus hat seine Bestimmung als Paulus der Apostel erfüllt. He experienced the love of God, er hat die Liebe Gottes erlebt. And he expressed it. Und er hat sie auch ausgedrückt. Some of us, it's interesting, we're in our Christian life. Manche von uns, ist interessant, in unserem christlichen as a saved Leben person, stehen wir als geretteter but Mensch. We're very much like Saul of Tarsus. Aber wir sind sehr wie dieser Saulus von Tarsus. We have not made that turn yet. Wir haben diese Kehrtwendung noch nicht gemacht. Our Christian life is very much about us. Unser christliches Leben dreht sich sehr stark yes, um uns. I can do this. Sag, ja, ich schaffe das, ich kann I love das. The church. See, I can sing. Ich liebe die Gemeinde. Schaut her mal, ich kann auch singen. I can pray and ich kann auch gut beten. I can be good. Ich kann auch gut yes, sein. And I can be pure. I don't like smoking anyway. Und ich kann auch rein leben. Ich mag Rauchen sowieso nicht. And we're kind of doing everything, you know? Und so macht man yes. alles Mögliche, ist überall involviert. Yes. Is that how they do it? Yes. And we're kind of learning everything outwardly. Und man lernt, wie alles funktioniert, wie alles geht, auf einer äußerlichen Basis. And we're setting ourselves up. Und wir bereiten uns vor. For a wonderful fall. Für einen wunderschönen Fall. So that God can say, come here, you little Pharisee. Dass Gott sagen kann, komm her, du kleiner Pharisäer, du. I love you. Ich liebe dich. I love you. Do you see how proud you are? Siehst du mal, wie stolz do you du bist? See how religious you are? Siehst du, wie religiös du lebst? Do you see how proud of your purity you are? Siehst du, wie stolz du bist how, über deine Reinheit? How religious, how you pray so religiously? Und wie du so schön religiös betest? But I love you. Aber ich liebe I love dich. You. Ich liebe dich. And then we say, I was the worst. Und dann sagen wir auch, ich war I was such der Schlimmste. Phony. Ich war so ein Falscher. Some of us are still coming to that place. Und manche von uns gehen noch auf diesen Sturz zu. We haven't had a revelation, a deep revelation of his love. Wir haben noch nicht diese tiefe Offenbarung seiner Liebe gehabt. Coming. Aber sie kommt. It's wonderful. Und das ist wunderbar. Now, I want to have Arnaldo's here tonight and I want him to give a testimony. Arnaldo ist heute da und ich möchte, dass er heute Abend sein Arnaldo Zeugnis gibt. Arnaldo is a world-class guitarist. Er ist wirklich ein Weltklasse-Gitarrist. And he has accomplished what his students would one day dream of accomplishing. Und er hat im Berufsleben das erreicht, wovon seine Studenten träumen. And I would like him to share. Und ich möchte gerne, dass er zu uns spricht. The difference between God's purpose in his life und den Unterschied erklärt zwischen der Bestimmung Gottes in seinem Leben and his occupation und, as a guitarist. Und seinem Beruf als Gitarrist. Hallo, guten Abend. Nach dieser Botschaft bin ich noch dankbarer dem Herrn, dass ich nochmal hier sein darf. I'm very glad to be here tonight after this message und euch über meine Erfahrung, wie ich den Plan Gottes in mir gesehen habe in den letzten Monaten, Tagen. And how I got to know God's plan for me in the last few months. Ich bin aufgewachsen in einer christlichen Familie in Venezuela. I was brought up in a Christian home in Venezuela. Und schon als Baby habe ich meine Eltern und mich in die Gemeinde gebracht. Even as a baby, my parents brought me to church. Wir sind eine sehr musikalische Familie und schon mit 7 Jahren bin ich auf der Bühne gestanden in der Gemeinde und gespielt und gesungen. And we're a very musical family, so even at the age of 7, I was on the stage at church singing and playing music. Als ich circa 16 Jahre alt war, habe ich einen Preis bekommen, ein Stipendium von Rotary Club für ein Musikstudium in Europa. And when I was 16 years old, I received a scholarship from the Rotary Club to study in Europe. So bin ich nach Europa gekommen, da haben wir gesagt, jetzt Arnoldo, jetzt bist du da, musst du alles geben, musst du hart arbeiten. And I came to Europe and I said to myself, now Arnoldo, you have to give everything you have and you have to work hard. Ich war voll Illusionen, Wünsche, Projekte und so habe ich wirklich Tag und Nacht geübt. Ich habe wirklich so geübt, dass meine Finger haben geblutet. And ja. I was so full of dreams and visions and I was so diligent and I wanted to succeed so much. I practiced day and night so much so that my fingertips really bled. Ich war in der Schule, wollte ich der Schnellste sein. Mein Repertoire war riesig groß, also von Latin, Jazz, Pop, Klassik, Lateinamerikanisch. Es war alles da. Ich wollte Preise gewinnen, ich wollte überall auftreten, bei großen Konzertsälen. And, ja. And I was very ambitious and I had a really huge repertoire. I had all kinds of music, pop, classical, jazz. And I wanted to be the best and win all kinds of awards. Okay, und ehrlich gesagt, ich habe den Herrn damals nicht um alle diese Geschenke gebeten. Er hat sie mir gegeben. And to be honest, I didn't ask God for these gifts. He gave them to me. Ich habe tatsächlich Preise gewonnen. Ich habe gespielt in ganz großen Sälen in der Welt. And actually, I did win so many awards and I played before many, many people in big concert halls. Ich habe sogar vor 3 Jahren in Nordkorea, in Pyeongchang, vor 6.000 Leuten den echten Preis gewonnen für den besten Solist in meiner Kategorie. And even 3 years ago, I played before 6,000 people in North Korea in Pyongyang, and I got the first prize for my category. Eigentlich habe ich das mir nie vorgestellt oder habe mir das nicht gewünscht. And I didn't even expect or dream of something like this. Okay, es waren oder sind schöne Geschenke. These are wonderful gifts. Die Trophäen liegen auf dem Klavier zu Hause. I have trophies on my piano at home. Aber das hat mir wirklich nichts gebracht in meinem Herzen. But all that didn't really do anything, didn't bring me anything in my heart. Ich habe immer wieder unsere Lieder von meiner Gemeinde in Venezuela auf dem Klavier gespielt, auf der Gitarre. And here and there I would play the songs from my church in Venezuela on the piano or guitar. Und da habe ich schon eine Berührung gefühlt in meinem Herz. And then I felt God touch me in my heart. Vor einigen Jahren habe ich dann die Latinos-Gruppe kennengelernt. And last year I got to know the Latino group. Und dadurch, dass keine Live-Musik da war, habe ich mir gedacht, ja, ich möchte mitspielen, ich möchte die Musik gestalten in der Gruppe. And because we had no live music, I said to myself, okay, I can play there. Okay, es mag sein, dass das, was ich da spiele, sind ganz einfache Lieder. And it's true that what I play there are very simple songs. Es sind keine großen Konzerte, keine Bachpartita oder kein Gitarrenkonzert. It's not a big concert, not in front of a lot of people. Aber eines möchte ich heute sagen. But one thing I want to say tonight. Jedes Mal, wenn ich das spiele, every time I play there, ich spüre die große Liebe von meinem Herrn in meinem Herzen. I sense the great love of my Lord in my heart. Das ist wirklich was ganz grandios. It's actually so big, so grand. Da bekomme ich keine Preise. I don't get any prizes for this. Bekomme auch keine Gage von den Latinos. I don't get any payment from the Latinos. Aber wenn ich nach Hause gehe, ich bin voll. But when I go home, I am full. Ich bin glücklich und ich kann wirklich gut schlafen und. I am full of joy and I can sleep well. Und diese Liebe, die ich spüre, and this love that I wenn ich den Herrn diene mit meinem Talent, when I serve the Lord with my talent, kann man nicht mit normalen Worten beschreiben. One cannot describe it with normal words. Und heute Vormittag ist mir ein praktisches Beispiel eingefallen, das möchte ich heute auch jetzt wiederholen. And today, this morning, when I shared, something came to me, a practical application. Es ist so, wie wenn wir unsere kleine Kinder vor uns haben mit großen Geschenken, die wir ihnen auch schenken. And it's like we would give our children that we love wonderful gifts. Aber sie wollen nicht diese Geschenke. But they don't want these gifts. Sondern sie schauen uns an mit den wunderschönen Augen und strecken die Arme. And they just look at us with their beautiful eyes. Damit wir sie einfach nehmen und sie klammern sich um uns und wir spüren diese große, große Liebe. And they just want us to hug them and pick them up and that's all they want and then they sense this amazing love. Und das ist die Liebe, die spüre, wenn ich meine Musik, mein Talent für den Herrn dann gebe. And this is the kind of love that I sense from my Father when I give him my talents and serve him with my gifts. Und ich bin Herrn sehr dankbar, dass, obwohl ich Jahre gebraucht habe, bis ich zu diesem Punkt gekommen bin, and I am very thankful to the Lord, although it took me many years to get to this point. Ich bin ihm dankbar, weil da beginne ich zu verstehen, welcher Plan er für mein Leben hat. I am so thankful to him because now I'm beginning to understand the plan that he has for me. Und es ist durch mein Talent, durch dieses Geschenk, das er mir gegeben hat, and it's through the gifts that he has given me, in Liebe, in seiner Liebe, das weiterzugeben an alle diese Menschen, die das brauchen. To give this love that I have from him to people in my life that need it. Das bereichert mein Leben und das macht mich wirklich ganz, ganz glücklich. And this enriches my life so much and makes me so very happy. Ich bin dankbar, dass ich hier heute sein darf und euch das erzählen darf. And I'm so happy that I could be here tonight and tell this to you. Ich danke auch dem Pastor Rob für diese Möglichkeit. I thank Pastor Rob for this und ich möchte jetzt ein Lied für euch spielen auf meiner Gitarre. And I would like to play a song for you. Berühmtes Lied Amazing Grace. Es ist ein Lied, das für mein Leben eine ganz große Bedeutung hat. This song has much meaning for me, Amazing Grace. Danke. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du heute Abend da. And you have never received God's love. Und du hast selbst Jesu Christi, Gottes Liebe noch nie angenommen. For you and with you tonight. Dann würde ich gerne mit und für dich beten heute Abend. Very simple prayer. Ein ganz einfaches Gebet. A prayer of faith. Ein Gebet des Glaubens. Let's close our eyes. Lass uns die Augen dazu schließen. Say God in heaven. Sag einfach Gott im Himmel. I want to know your love. Ich möchte deine Liebe erfahren. I have done many things wrong. Ich habe schon viele Dinge falsch gemacht. I want to be forgiven. Ich möchte Vergebung haben. I want to know your mercy. Ich möchte deine Barmherzigkeit kennenlernen. I want to experience the purity of heart. Ich möchte erleben, wie das ist, Reinheit des Herzens and zu besitzen. A clean conscience. Ein reines Gewissen zu I haben. Want to sleep good at night. Ich möchte gut einschlafen I want to be filled with your peace. Ich möchte erfüllt werden mit deinem Frieden. And have confidence in my life. Ich möchte Hoffnung haben in meinem Leben. Forgive me, cleanse me. Vergib mir, reinige mich. Be my savior. Sei mein Retter. And for the church tonight, und für die Gemeinde heute Abend. Maybe you're here and vielleicht bist du heute Abend hier und da steht irgendetwas zwischen dir und dem Herrn. Stretch forth your hand. Dann streck einfach deine Hand aus and show it to God. Und zeig es Gott. He sees it anyway. Er sieht es sowieso. Say, God, I've been so insensitive to my spouse. Sag einfach, Herr, ich war so unsensibel meinem Partner gegenüber. I've been so unkind to my children. Oder ich war so unfreundlich meinen Kindern gegenüber. I'm so dishonest at work. Ich bin so unehrlich in der Arbeit. You see it all. Du siehst das alles. Forgive me. Vergib du mir. Let's take a moment and stretch forth whatever that thing is to God. Nehmen wir uns einen Moment Zeit und halten diese Sache vor Gott hin. Let him heal it tonight. Und lassen wir ihn das heilen. Lord Jesus, we thank you tonight. Herr Jesus, wir danken dir heute Abend. That you lift our burdens. Dass du uns die Last wegnimmst. That you can reach into our lives, dass du hineingreifen kannst in unser Leben. Speak peace, und Frieden aussprechen kannst. And you can heal us. Dass du uns heilen kannst. Lord, you've heard all the requests tonight. Herr, du hast all die Bitten gehört, die ausgesprochen wurden. I pray that you lift them from our church. Ich bitte dich, dass du sie aus unserer Gemeinde, lift aus unserer Mitte wegnimmst, aus unseren Herzen wegnimmst. Take them away. Nimm diese Lasten. Thank you tonight. Danke, Herr. Just lift your hand to the Lord and say, God, I love you. Heb deine Hand einfach zum Herrn und sag, Gott, ich liebe dich. How could we not love you, Lord? Wie könnten wir dich nicht lieben, Herr? Your love is so great for us. Deine Liebe ist so großartig für uns. Thank you, Lord. Danke, Herr. Pray again for our teens who are away. Wir beten nochmal für unsere Teenager. Thank you so much for them. Danke so sehr für sie. We love them so much. Wir lieben sie so sehr. Thank you for our children. Danke für unsere Kinder. Protect them, Lord. Beschützt du sie, Herr. We ask and we pray for all of our unsaved friends and relatives. Wir bitten auch für alle unsere Freunde und Verwandten, die nicht gerettet sind. We lift them all up to you, Lord. Wir heben sie alle zu dir hoch, Herr. Father, we pray that lead us to somebody before Christmas that we can lead to you. Wir bitten, Vater, Herr, dass du uns einen Menschen gibst vor Weihnachten, den wir zu dir führen dürfen. We pray. We thank you, Father. Das bitten wir, Herr. Thank you for this time in your presence. Danke für diese Zeit in deiner Anwesenheit. We ask. And we just worship you. Thank you. Wir beten dich an, Herr, und wir danken dir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.